mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Wir sind beide verschnupft und verhustet. Ja. Die Hustinettenbären tanken super oder so ähnlich. Oh. Jetzt keine Thomas Gottschalk-Witze. Das ist nicht gut. Nicht gut. Na, ich habe auch gerade gemerkt, ich hätte jetzt schon fast wieder vergessen, wie das funktioniert. So mit diesem heute mit dem Dominik und so. Das war in letzter Sekunde so wieder eingefallen. Mist, wie jetzt haben wir einen Jahreswechsel. Wir hätten ja praktisch das Schema ändern können. Das Sendeschema? Hm. Ja, also so die so komisch entstandene Großformel. Ja. Aber die ist jetzt auch schon so Vollkult. Vollkult. Ich verstehe, ja. Tanken super, sag ich nur. Ja, aber schönes Neues und so. Ich hoffe, ihr seid alle schön reingerutscht oder wie haben wir denn da, welche Floskeln man da auch so abwirft. Ja, und nicht weggewählt worden von der, wie hieß sie denn? Oder war es denn eher diesmal, keine Ahnung, der Sturm, der da die letzten paar Tage durch die Gegend zischte? Ach, ja. Ich habe das gar nicht verfolgt, welche Namen diese Sturm waren. Aber war schon sehr windig. Ich bin dummerweise da vor die Tür gegangen, wo man so dann auch noch mit ein bisschen Regen, Unwetter, Weltuntergangsstimmung kurz war. Ja. Das war ja echt nur gestern ganz kurz. Also hier zumindest. Naja. Aber lass uns doch anfangen mit dem ersten Thema, das wir auf unserer Liste haben. Oder wollte ich noch irgendwas anderes vorher? Nee, oder? Nö. Die Administrative haben wir soweit abgehakt. Ja, mehr haben wir nicht. Ja, gut. Wir haben aus den üblichen Kanälen vernommen, dass es ein Apple-Event geben wird. Ja. Ja. Und zwar noch im Januar. Genau, im Januar. Ganz unverhofft irgendwie. Ja, aber irgendwie auch weniger spannend, oder? Ja, also so. Nicht jetzt über so iPad 3 oder Retina MacBook oder so, sondern irgendwas mit University. Genau, also irgendwie der Gerüchte halber, das iTunes-Team hat Urlaubsstopp gerade. Mhm. Ist im Lockdown-Modus, wie es so schön heißt. Dieser Event soll wohl irgendwas mit iTunes U vor allem und mit Education zu tun haben. Vielleicht auch mit dem iTunes, mit dem Bookstore. Mhm. Mal sehen. Also es wird irgendwie so gerüchtet, dass es darum gehen soll, dass man sich irgendwie Schulbücher dann über iTunes kaufen kann oder was auch immer. Schulbuchoffensive. Ja. Tja. Also an sich finde ich ja iTunes U eine großartige Sache. Also ja. Ich habe da schon gerne mal irgendeine Vorlesung geklickt und mal geguckt. Ja. Mit Leerlauf und mal wieder Interesse an irgendwas. Mhm. Da ist jede Menge drin. Also wenn ihr da noch nie reingeguckt habt, macht das mal. Weil kann man echt gute Lectures hören. Aus diversen Universitäten. Ich glaube sogar deutschen Universitäten, wenn man will. Mhm. Auch. Mhm. Ja. Also nettes Programm. Vielleicht machen sie da mehr. Fernuni, die Apple University, ja, war ja nicht auf dem Campus so für. Stimmt, aber das war ja was anderes. was man da unter dem Aspekt noch empfehlen kann, ist die Khan Academy. Die ist mir jetzt vor kurzem wieder reingelaufen. Khan? Mhm. K-H-A-N. Okay. Und was man da machen kann, ist, also es ist so ein Mensch, der das irgendwie angefangen hat. Der sich mal hingesetzt hat und YouTube-Videos gemalt hat, wie kann ich Mathe lernen. Mhm. Und mittlerweile ist da so ein Non-Profit-Unternehmen draus geworden, die irgendwie tausende von Videos haben, wo man irgendwie alles lernen kann, von Algebra bis Kunstgeschichte. Oh, großartig. Und kann man alles umsonst auf YouTube klicken und verlinken. Ja, schick. Du musst eh viel verlinken heute. Ja, ich muss viel verlinken wegen Bugs. Hey. Ja, egal. Wir waren beide nicht auf dem 28C3. Nö. Ja. Nö. Also. Und du hast ja noch nicht mal Talks angeguckt, habe ich gehört. Nee, ich habe diesmal ich hatte Weihnachten. Du hattest Weihnachten? Ich hatte langfristiges Weihnachten mit wenig dickem Internet und mehr so Plätzchen. Wie altmodisch, mit Plätzchen. Ja, also nicht der Plätzchen. Ja. Ja, also und außerdem war dieses Jahr ja Camp, also insofern hatte ich meine Dosis. Also du warst schon aufgefüllt ja quasi. Schon erledigt, also nächstes Jahr habe ich schon vor, wieder hinzulaufen. Hm. Ja, genau, das ist so meine Ausrede. Das ist deine Ausrede. Was ist deine? Willst du denn noch? ja, ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus, ich war zu tot und irgendwie fühle ich mich da auch nicht mehr willkommen, so also auf einer ganz seltsamen Metaebene. So, weil Ja, du guckst jetzt so, als hätte das mit Diameter. Nein, nicht mit Diameter. Im CCC-Umfeld habe ich, also gerade im Kongressumfeld, habe ich halt immer so das Gefühl, dass viele da die echten Hacker nur haben wollen. Und es sind wohl auch wieder so Sprüche gefallen wie mit, die sollen doch auf ihre Republika gehen und uns hier in Ruhe lassen und so. So und Spacko. Das hat gar nichts mit Spackos zu tun. Das ist also diese selbst definierten echten Hacker, die beanspruchen für sich diesen Kongress irgendwie als Veranstaltung. Und auf der anderen Seite gibt es halt so dieses, dass der Kongress größer wird, internationaler und politischer. Und das sind so zwei gegenläufige Bewegungen, wo mir das Spannungsfeld auch gar nicht gefällt. Mhm. Und also es ist wohl jetzt im Gespräch, dass man mal grundsätzlich darüber diskutiert, was passieren soll für den nächsten Kongress, weil der ist ja jetzt irgendwie auch schon seit 3 Jahren zu groß für das Ding. Mhm. Und da soll es jetzt mal echte Diskussionen geben, ob man vielleicht den Ort wechselt oder irgendwelche Modalitäten verändert. Okay. Und dann kann man immer noch gucken. Oh. Aber Talks habe ich mir angeguckt, weil das Streaming war dieses Jahr großartig. Also gab es wirklich in allen Formaten, die man so haben will. Von Anfang an gleich in HTTP auch. Okay. So schön auf dem iPad hier, auf dem Beamer via Apple TV. Das hat richtig Spaß gemacht. Ah ja, schick. Ja, und ab und zu war es ja auf dem Kongress ja eh so, dass man es auch aus dem Hotelzimmer nicht den Stream angeguckt hat, weil es zu voll war. Ja. Ja. Genau. Dann ist das natürlich die günstigere Alternative. Ja, und die bequemere vor allem. Ja. Willst du denn noch ein paar Talks gucken? Also ich will schon noch ein paar Talks gucken, aber ich wurde noch nicht angefixt bisher. Also ich bin auch noch nicht die Liste komplett durch. Ich weiß nicht, so ein paar Standards, die mich eigentlich immer interessieren. Also da Bicycle-Markt zum Beispiel. Ja. Ja, ich weiß nicht, über was er dieses Mal gesprochen hat, aber es ist mir auch ziemlich egal. Also nicht der Inhalt, ich nehme den Inhalt gerne auf, aber es ist einfach so, der ist gut. Ja, ja. Ja. Der ist, macht einen tollen Vortrag und ja, weiß ich nicht, über was hat er dieses Mal gesprochen? Bicycle-Mark war dieses Jahr so eine Retrospektive über seine Arbeit in den letzten 7 Jahren. Also der Talk hieß irgendwie 7 Years, 400 Podcasts and a whole lot of frequent flyer miles. Und da hat er so ein bisschen berichtet, wie er dazugekommen ist zum Podcasten und was er so alles gemacht hat, wie er in der Gegend rumgeflogen ist, dass er jetzt irgendwie in das Doppler meint, seine zweite Heimat wäre in Kabul, also dieser Reisedienst, wo du eintragen kannst, wo du gerade bist und so, und der verortet ihn mittlerweile auch schon öfter mal nach Kabul, weil er da so oft ist. Aber insgesamt war es dann hinten raus vor allem halt so ein sehr inspirierender Talk, wo er gesagt hat, mach doch einfach mal Leute. Wir brauchen mehr Leute, die was machen. Wir brauchen mehr Leute, die sich was trauen. Und wir brauchen mehr Leute, die was ausprobieren. Mhm. Und es ist, also muss man sich angucken. Ist richtig, da hat man hinterher Lust, was zu tun. Okay, cool. Ja, werde ich auf alle Fälle gucken. Ja, ansonsten kann ich dir noch ein paar Talks empfehlen, wenn du willst. Ja. Ich habe sehr viel Spaß gehabt bei Data Mining for Hackers. Okay. Das hört sich jetzt erstmal unspektakulär an so. Ja. Aber was der gemacht hat, ist, er hat sich ein Skype-Gespräch genommen. Okay. Und Skype-Gespräche sind ja verschlüsselt. Mhm. Und jetzt hat er dieses Skype-Gespräch aber nicht entschlüsselt, sondern sich einfach nur angeguckt, wie groß sind die Paketlängen der einzelnen Pakete, die Skype da verschickt. Mhm. Und hat über diese Paketlängen per Ähnlichkeitsanalyse und also nicht Hidden Markov, sondern was Einfacheres darauf analysiert, was für ein Satz das sein könnte. Beziehungsweise er hat mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit feststellen können, ob ein Satz gesagt wird in dieser Konversation. Okay, also wenn er einen Satz hat, kann er feststellen, genau, ob er gesagt wurde. Also wenn jemand sagt, wir legen die Bombe am Freitag am Bahnhof ab, dann kann er eben feststellen, ob dieser Satz da drin vorkommt mit 60-80% im Labor. Oder Laborbedingungen. Okay. Und das war richtig, also das war eine sehr, sehr coole Geschichte. Also muss man sich angucken, weil das viel viel zu seiner Methode auch noch so, wie er das erklärt, aber dass er halt wirklich nur über die Längen der Pakete geht und anhand derer schon zumindest eine Ahnung haben kann, was da gesagt wird, ist schon ziemlich eerie. Ja. Okay. Spannend. Noch so ein Ding, 802.11 Packets in Packets. Das war richtig lustig. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut, das ist auch nicht gut. Was der gemacht hat, er hat sich erstmal das Zigbee angeguckt. Das ist ja nicht 802.11, sondern irgendwie was anderes. Zigbee? Das ist so ein auch auf 2,4 GHz Frequenz ein Mesh-Netzwerk-Ding. Okay. Also okay, da kann man so ein Androinos mit vernetzen zum Beispiel. Und 802.11 ist ganz normales Wi-Fi, wie genau, man das so. Genau. Aber der hat sich halt erstmal dieses Zigbee-Zeug angeguckt und hat da festgestellt, wenn ich da Pakete über ein drahtloses Medium übertrage, dann weiß ich nicht, wo ein Paket anfängt. Okay. Ja, sondern diese Radios, diese Hardware ist alle so gebaut, dass sie drauf hören, wo ein Paketstart kommt und dann denken, oh, hier fängt ein Paket an. Wenn du jetzt aber, wie es halt bei drahtloser Übertragung so üblich ist, Rauschen hast und Signalverlust, dann kann es halt passieren, dass der Anfang von einem echten Paket im Rauschen oder im Signalverlust untergeht. Und wenn du jetzt in diesem Paket nochmal einen Anfang hast, also den da reinmachst und dann ein anderes Paket reinkapselst sozusagen, dann kannst du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben diesen Zustand erzeugen, dass das Hardware-Radio denkt, oh, das ist jetzt das Paket, das ich bekommen habe und nicht das eigentliche Paket, das außenrum war, von dem der Anfang verloren gegangen ist. Okay, und der Anfang wird nicht von irgendeiner Schicht escaped nochmal, also wenn der nochmal irgendwo... Nee. Also, das ist so ein klassisches so. Das ist so, also das Problem ist fast wie XML. Genau, das Problem ist halt, es verlassen sich alle darauf, dass diese Blackbox-Hardware funktioniert und bauen da auf dem Stack oben drauf und denken, da kann nichts schief gehen. Und das ist halt genau falsch. Ja? Okay. Also da kann es in der Tat eben dazu kommen, bei diesem Zigbee wohl noch viel einfacher als bei 802.11, dass du ein Paket baust und das halt richtig so baust, dass es so aussieht, als wäre es ein Hardware-Frame, dann nimmt er das halt einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn du eine hohe Kollisionsrate, wenn du eine gewisse Kollisionsrate im Netzwerk hast. Okay. Und dann kannst du halt da so Sachen machen wie so ein Beacon schicken, den man eigentlich nicht übers Netz schicken kann. Ja, ja. Ja, ja. Also alles, was auf der Ebene irgendwie so nicht direkt machbar ist, kann man dann. Genau. Ja. Ja, er hat das mal mit der Zigbee, hat das eben als erstes implementiert. Da ging es halt relativ einfach und dann geht's der Talk weiter und dann macht das mit 802.11 und da geht's auch. Okay, und was hat er da Lustiges gemacht dann? Also ja, so Wi-Fi-Beacons verschickt und so Kram, was man halt eigentlich nur im lokalen Netz machen kann. Okay. Und also, aber da ist natürlich dann Tor und Tür offen. Da kann man alles machen. Ja, ja. Ah, Spaß. Ja. Auch ein schöner Talk, wenn man so ein bisschen Netzwerkhintergrund hat. Ansonsten ist es vielleicht ein bisschen überfordert. Also wenn man schon ISO-OSI gehört hat, dann ist man richtig. Ansonsten vielleicht nicht so sehr. Wo man immer richtig ist, ist Cory Doctorow. Der hat auch einen schönen Talk gehalten. Viele sagen, es war so die heimliche Keynote, weil die eigentliche Keynote war ein bisschen, nicht so super. Aber Cory hat eben abends dann seinen Talk The Coming War in General Computation gehalten. Okay. Und ich hatte mir ja mehr davon erhofft, dass er so mehr eben darüber spricht, dass es dahin geht, dass viele Computer halt nicht mehr echte Computer sind, sondern halt halt so Devices, die halt zwar internen Computer sind, aber halt nicht universelle Turing-Maschinen quasi von außen. Post-PC. Ja. Es ging aber dann auch viel um Copyfight Copyfight? Ja, so Copyright und also, den Copyright. Damit verbundenen Kampf. Okay. Ja. Nee, und hatte ich das Begriff noch nicht gehabt bisher. Doch, bei Cory ist das auf einer Insel. War aber ein sehr guter Talk. Ich habe ein bisschen gestört, dass er halt komplett geschrieben war und viel abgelesen. Also hat er ihn wohl zum ersten Mal gehalten und okay. Aber wahrscheinlich wird er den auch noch öfter halten und dann ist er auch irgendwann mal so im Gedächtnis drin vermutlich. Aber ansonsten war es echt, also kann man empfehlen, ist einer der guten Talks. Gut. Auch immer wieder eine Empfehlung ist Maha. Ja, also Maha habe ich schon ein bisschen reingehört und letztes Jahr fand ich ihn so ein bisschen mau. Aber so, also zumindest die erste Hälfte, die ich jetzt angehört habe, so dieses Jahr, die fand ich wieder gut und unterhaltsam. Ist natürlich schon auch ein bisschen auf die Zehen hauen, so ja, die ja. Ich meine, Uhl und Gutenberg und Merkel, die haben einfach ein paar Zitate geliefert, die machen auch schon Spaß, ohne dass man sie analysiert. Also Spaß, in Anführungszeichen. Ja, aber er macht es trotzdem ganz schön, finde ich. Ja, also es ist definitiv, kann man sich angucken. Und man lernt auch immer tolle Worte, wie Worte heißen. Und so Stilmittel und Grammatik. Ja, man merkt es aber nicht. Ja, irgendwie 1 und 2 auf Griechisch. Ah, ja, stimmt. Na dann. Was richtig abgefahren war, ist der Vortrag Print Me If You Dare. Da ging es darum, also so moderne Drucker, die haben ja auch einen Computer eingebaut. Ja. Ja. Und auch können auch Firmware-Updates und haben ein Netzwerk-Device. Und aber irgendwie ist da ganz wenig Sicherheit drin in diesen Geräten. Und da hat sich halt jemand mal so einen HP-Drucker angeguckt und ein bisschen reingehört, was passiert, wenn er da seine Firmware updatet. Und der wird halt per HPGL einen Binary-Blob hingeschickt und der ist nicht signiert und nicht verschlüsselt und wird einfach mal so in die Firmware geschrieben. Yay! And hilarity ensues. Ja. Hat er was ist da damit gemacht oder nur einen Drucker kaputt? Nee, hat dann eben da auch, er hat glaube ich auch einen, ich habe es gar nicht mehr im Überblick, was er gemacht hat, aber man kann natürlich da auch einen Trojaner schreiben und lustig Netzwerk mithören und was nicht alles und auch Pakete verschicken natürlich nach außen. Aber der Punkt ist halt, es gibt keine Tools, mit denen du überhaupt feststellen kannst, ob dein Drucker infiziert ist mit irgendwas. Weil es gibt halt einfach keine Tools und das rechnet keiner damit. Also das ist im Prinzip momentan der komplett unerforschtes Land eigentlich. Schick. Ja, ganz groß war der Talk von Telecomics. Die machen ja so Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen für Krisenherde. Im Wesentlichen, also in Syrien oder auch für den arabischen Frühling, da haben sie sich eben viel darum gekümmert, dass sie Internet haben, dass sie sicheres Internet haben und decken halt dann auch umgekehrt auf, wenn Internet zensiert wird und haben da auch so Logs geleakt und was nicht alles. Und darüber geht's in diesem Vortrag peripher. Vor allem geht's halt darum, was ist der Beweghintergrund und wie macht man sowas und was passiert so, wenn irgendwas da wenn wir da eingreifen. Und, okay, wie hieß der Talk nochmal? Der Talk heißt Your Disaster Crisis Revolution Just Got Owned. Und ist definitiv eine Empfehlung, weil er auch sehr, sehr, sehr schön gehalten wird. Mhm. Ja, was ich gerade hier im Chat lese, was mich auch noch interessiert hat, hast du den Atari-Talk geguckt und war der gut? Den Atari-Talk habe ich nicht geguckt, nee. Ah, okay, weil es gab den zu der Atari-Videokonsole 2600. So, ja, das hätte mich schon nochmal interessiert, wobei ich da auch schon viele so Halbberichte mal gehört habe mit dieser ganzen versauten Pac-Man und so ein bisschen Geschichte dazu gelesen. Mal gucken. Ja, ich habe den C64-Talk gehört. Der war ganz okay, aber nicht super. Was ich noch empfehlen wollte, und dann sind wir auch durch mit den Panels und den Vorträgen, ist das Geeks and Depression Panel. Da hatte man sich irgendwo nach den Lightning Talks mal kurz eine halbe Stunde abgezwickt, weil man sonst irgendwie anscheinend keinen Platz dafür hatte und hat so ein bisschen über Depressionen und in der Hacker-Szene geredet. Und das war sehr bewegend und interessant. Also gerade eben auch unter dem Aspekt, dass wir öfter mal Hacker nicht mehr da sind, weil sie sich das Leben genommen haben und es gar nicht so selten passiert, war das sehr interessant, da mal Leute zuzuhören, die eben ihre Geschichten erzählen, unter anderem halt Mitch Altman, der das organisiert hat wohl, und viele von denen in seinem Umkreis da, also in der amerikanischen Hacker-Szene. Und kann man sich auf YouTube angucken, ist eine Empfehlung. Okay. Ja. Auf die meisten Talks sind irgendwie auf YouTube dieses Jahr, oder? Ja, also es hat sich wohl jemand gefunden, der gleich im Anschluss Streamrips auf YouTube hochgeladen hat und jetzt die auch ersetzt durch echte. Keine Ahnung, ob das was Offizielles ist oder nicht, aber. Okay. Ja. Ja. An sich auch ganz nett, weil man sieht, wie viele Leute es geguckt haben und so ein bisschen auch Feedback hat an der Stelle. Mhm. Ob das ein gutes Kriterium ist, dann auch noch, könnt ihr selber rausfinden, aber streamt halt. Und ich glaube, das FEM hat den HTTP-Livestream inzwischen dann abgedreht und hat nur noch die Aufzeichnungen. Genau. Ja, genau. Also deswegen, die muss man halt immer komplett laden. Dauert immer so ein bisschen länger, je nachdem von wo aus. Hm. Ja, genau. Was ich noch gesehen habe, ich habe kurz eben durch YouTube durchgesappt Und da habe ich so einen 5 Minuten Lightning Talk über Etherpad Lite gesehen. Ja. Mhm. Und also für die, die es noch nicht kennen, also Etherpad ist ist im Endeffekt ein Kollaborationstool im Netz, also so ähnlich wie VisaVisaEdit, nur eben webbasierend, mhm, und nicht für Code ausgelegt, sondern so mit ein bisschen Stilen drin. Und eigentlich eine coole Sache war ja dann, war ja von Google gekauft worden, dann geopen-sourced und dann ist es so ein bisschen versumpft. Ja, man konnte es installieren, eine ziemliche wirre Technik, also ein seltener Technik-Stack im Einsatz, also mit viel JavaScript und Java und Krimskrams, also zum Installieren immer relativ anstrengend. Mhm. Und da ist jetzt jemand hergegangen oder wahrscheinlich eine Gruppe von Leuten, die haben das auf Node.js portiert, mehr oder weniger. Ist, glaube ich, nicht wirklich direkt kompatibel, aber man kann irgendwie so die Datenbasis hin und her konvertieren. Also man kann sich zumindest eine vorhandene Etherpad-Installation nehmen und dann auch die Daten übertragen, wenn man will. Mhm. Aber an sich finde ich halt das Interessante, dass es einfach mal wirklich easy cheesy zu installieren geht. Ja, du installierst Node.js, was relativ straightforward ist, und dann einmal das Ding aus dem Git auschecken und starten. Mhm. Und dann war's das. Ja, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, woran dieses Ding bisher gekrankt hat. Dass es irgendwie ein extremer Stress war, das Ding zu installieren. Ja. Und halt auch, muss wohl auch ein ziemliches Memory-Schwein gewesen sein, sodass man den regelmäßig neu starten musste und so weiter. Und ja, das scheinen sie ganz gut im Griff zu haben an der Stelle. Und ich meine, das Etherpad ist ja als Piratenpad gut im Einsatz, das normale, bei den Piraten ganz viel. Ja, und lohnt auf alle Fälle mal einen Blick, wenn man es noch nicht kennt. Wir können auch eine Seite verlinken, wo die, wo so ein paar Instanzen, wo es einfach installiert ist, wo man es einfach nur benutzen kann, drauf sind. Also lohnt sich, wenn man mal was gemeinsam schreiben will. Ja, definitiv. Jo. Was dann, ja, damit dann auch genug zum Kongress, glaube ich. Lass uns doch zu den anderen Themen, die uns sonst noch so aufgefallen sind, zwischen den Tagen kommen. Ich habe eine Nachricht gelesen, wo ich mir gedacht habe, so, hä, was soll denn der Schmarrn? Und zwar irgendwie kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum hat Epic Games geschrieben, hey, übrigens, wenn ihr für euren Avatar auf Xbox Live noch so eine Wumme haben wollt, also irgendwie so eine von diesen Gears of War und Schnickschnack-Wummen, dann kauft die jetzt, weil im neuen Jahr gibt's die nicht mehr. Und dachte man so, hä? Und so, und dann habe ich weitergelesen. Und so, ja, weil Microsoft die verbietet. Und es ist jetzt in der Tat so, dass jetzt seit dem neuen Jahr Microsoft für diese Xbox Live Avatare Gun-like Objects nicht mehr im Angebot hat und auch nicht mehr ins Angebot nimmt. Das heißt, du kannst jetzt deinen Avatar, der ist sowieso nur kosmetisch und optisch da rumhüpft, wenn du jemanden befreundest, den kannst du jetzt nicht mehr mit einer Pistole ausstatten, weil das ist jetzt gegen die Xbox Live Dingsbums-Regeln. Okay, so für eine Spielekonsole, wo Ego-Shooter ein großer Markt ist, finde ich seltsam. Ja, ich weiß auch nicht, was das schon soll. Ein bisschen schräg. Und was ich auch schräg finde, ist, dass es wirklich, dass es praktisch, wenn sie schon die Dinger verbieten, dass es dann nicht rausnehmen. Ja. Also dass man noch kaufen konnte und dann hält praktisch die Wumme noch. Ja. Ja, seltsam, sehr seltsam alles. Okay. Naja, okay, Xbox Live. Keine Knarren-Avatare mehr auf der Xbox Live-App. Nun ja. Wo wir schon bei seltsamen Dingen aus der Videospielszene sind, die Sony Vita hat sich ja erst ganz gut verkauft. So, also sie hatten einen guten Start mit irgendwie 200.000 Verkäufen in der ersten Woche. Mhm. Und man dachte schon, oh, Glück gehabt, Sony. Und jetzt haben sie irgendwie im Weihnachtsgeschäft aber dann nur 40.000 verkauft. Okay. Das ist nicht gut. Sieht jetzt nicht so super aus. Also, mich wundert's nicht, aber irgendwie, vielleicht wird's dann schnell günstig, bevor es überhaupt eingeführt wird in die anderen Länder. Ja, sie stehen da vorher sogar schon. Ja, also die Analysten sagen jetzt schon, sie müssen mindestens $50 runter im Preis, bevor es überhaupt draußen ist. Ja, aber die ist auch teuer, oder? Keine Ahnung, was der Spaß kosten wird. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich werde mir auch keine kaufen. Ja, ich habe auch die alte irgendwie nicht und das war nie so richtig interessant und das Touchpad hinten. I don't know, das Interface war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal geändert haben. Also es gibt nichts, was ich daran an dem Ding wirklich sonderlich gut finde und in Konkurrenz jetzt zu so einem Retina Touch, ja, tja, kein großer Spielspaß von Sony. Nö. Und dann habe ich bin ich noch auf einen Artikel auf Technology Review hingewiesen worden, der wohl so ein bisschen durch die Presse ging. In dem geht es um den App Store und die wütenden Nerds, die anscheinend nicht vorhanden sind. Die These ist, in diesem App Store, da findet ja Zensur statt. Und wir müssen aufpassen, dass unsere dass die Freiheit von Softwareverbreitung nicht komplett in Hinterrücks gerät. Vor allem jetzt auch, wo es den App Store auf dem Mac gibt und da auch ganz schlimme Dinge passieren. Und die Nerds müssen doch wütender sein und die Entwickler müssen doch sich andere Wege suchen, weil sonst ist ja alles ganz schrecklich. Und zu gewissen Teilen kann man da der Meinung sein, glaube ich. Und ich denke, zu gewissen Teilen bin ich das auch. Aber es ist auf andere. Hast du den Artikel gelesen? Ja, es ist ein ziemlich langer Artikel. Ist jetzt aus meiner Perspektive nichts Neues. Ja. Ja, ist schon zu großen Teilen schon auch so eine Ist-Zustandsbeschreibung neben den Aufrufen. Die Frage ist eben, was es für Bedeutung hat und ob das jetzt schlecht, gut oder furchtbar, I don't know. Ja. Also das hat Vor- und Nachteile. Also es ist schon ein sehr geschlossenes System. Du hast nur einen Anbieter, über den musst du gehen. Gleichzeitig kannst du aber auch für einen Huni so eine Entwickler-Lizenz dir erwerben und das dann machen. Und zumindest auch dein eigenes Zeug da drauf bauen, Open-Source-Zeug drauf bauen, wenn du willst. Also das geht ja schon auch noch. Das ist ja was da so ein bisschen verschwiegen wird auch, dass du schon machen kannst. Du musst halt diese 100 Euro Einstiegshürde machen. Und du hast natürlich trotzdem begrenztes Maß, was du machen kannst drauf. Was auch verschwiegen wird, ist, also die 30% sind schon, nimmt Apple schon gut was mit, aber trotzdem ist da auch eine Gegenleistung dafür da. Also das ist auch so eine Geschichte mit die 30% Apple-Steuer ist ein totaler Schwachsinn meines Erachtens, weil ich kann meine Software sonst auch nicht im Internet einfach so verkaufen, ohne irgendwie Kosten zu haben. Ja. Also ich könnte halt die ganze komplette Abrechnung und Kreditkartengedöns und so könnte ich alles selber machen. Entstehen mir auch massive Kosten durch. Ja. Oder ich gehe halt zu einem anderen Anbieter, der das für mich macht und dafür auch wieder eine Prozentmarge nimmt. Und die sind jetzt nicht 30% im Regelfall, aber da ist halt dann auch kein exklusiver Vertrieb auf einer Plattform mit drin, sondern einfach nur so, wir nehmen hier Zahlungen für dich entgegen per Kreditkarte und da wollen sie immer trotzdem irgendwie um die 10% für meistens. Ja. Und andersrum gesprochen, also die Usability-Geschichte finde ich echt wichtig. Also es ist wirklich so, iPhone in jemand in die Hand gedrückt, der noch nicht so nicht technikaffin ist, der kauft Dinge. Ja. Also das ist wirklich so, der App Store selber ist von der Einstiegshürde so weit unten, dass alle, die ich kenne, die ein iPhone haben, haben in irgendeiner Form irgendwas gekauft. Und das kannst du halt vergessen, wenn das Ganze komplizierter ist. Ja, ja. Und vor allem, ich denke, der wesentliche Punkt ist halt gar nicht, wenn die Nerds wütend sind, das juckt da keinen mehr. Ja, also bei dem Punkt sind wir halt lange hinaus, finde ich. Es geht halt jetzt mittlerweile darum, dass das alles jenseits der Nerds passiert. Und Nerds müssen vielleicht gucken, wo sie unterkommen. Aber wenn sich die Nerds jetzt hier aufregen, davon verändert sich, glaube ich, nichts. Ja, also interessante Geschichte. Also ich glaube sowieso, da eine Änderung herbeizuführen, wird extrem schwer. Hm. Also da führt der Weg nicht so wirklich, also der führt in keine andere Richtung an der Stelle. Ja. Und so die Sache, die jetzt, okay, mit einem Android-Phone kannst du, also das ist diese Schwierigkeit, was gibt's so Priorität? Also für mich selber ist es wirklich die Usability von so einem Ding, ja, und die Einfachheit. Ja. Ja. Und da drunter muss ich alles andere unterordnen. Und da ist eigentlich der App Store auch eine klare Sache. Ja, also diese Geschichte mit Content wirklich entsprechend filtern nach, okay, das darf man nicht, das darf man nicht. Das finde ich schon auch ein bisschen schwierig. Gleichzeitig hast du dann für, wenn es wirklich nur um Content geht, ja, die komplette Webseite. Ja, also wo du wirklich auch Zeug draufpacken kannst. Der Punkt ist aber auch, wenn du Content anbietest, dann bist du halt auch, zumindest, wenn nicht rechtlich, dann halt im öffentlichen Auge auch mitverantwortlich. Und dann kann man schon auch verstehen, warum man gewisse Dinge nicht haben will. Ich meine, dass dann immer so dieses eine Beispiel mit dem Karikaturisten rausgekramt wird, was irgendwie vor 2 Jahren mal war und auch nicht mehr aktuell, ist auch klar. Ja, aber umgekehrt muss ich sagen, das sind Einschränkungen, die nimmt man für andere Vorteile in Kauf. Ja, und das ist jetzt gar keine wertende Aussage, sondern es ist einfach, dass es Ist-Zustand. Ja. Also der User heutzutage, der sich ein iPhone kauft, der hat kein Problem damit, dass im App Store manche Dinge nicht drin sind. Ja. Außer jetzt vielleicht Porno, ja, aber keine Ahnung. Ja, ob jetzt Porno-Apps unbedingt was sind, was alle Leute haben wollen. Ja, ja, eine bessere Porn-Experience. Ja. Nein, es ist nach wie vor, ich find's okay, es immer wieder mal zu sagen. Ja? Mhm. Also es sollten schon so in den Köpfen sein, finde ich. Also deswegen finde ich so Geschichten auch ganz gut. Die Frage ist halt, was macht man damit, ja, mit diesem Wissen? Ja. So. Ich glaube nicht, dass es was hilft, wenn sich die Nerds empören. Nee, die haben da sowieso keinen lang genug Hebel. Die Gesetzgebung könnte was machen. So. Toll. Aber puh. Aber ich wüsste jetzt nicht was, ja, und ich hätte auch Sorgen, dass es eher dadurch nicht besser wird. Ja. Tja. Naja, Empörung hilft meistens ja nur denen, die sich empören, wie es halt so ist. Du hast hier reingeschrieben, du möchtest was zum Onkel Wolf erzählen. Ja, nur ein bisschen, weil ich fand die Geschichte relativ absurd. Also es gibt ja die Affäre um unseren Bundespräsi noch, oder er will ja eigentlich auch bis zum Ende bleiben. Und da gab es dieses Interview jetzt vor ein paar Tagen, in dem er sich erklären wollte und zum Teil auch ein bisschen was erklärt hat. Interview mit dem Deppendorf und der Frau Schausen. Der Frau Schausen. Ja, schauen Sie, Frau Schausen. Schauen Sie, Frau Schausen. Und dieses Interview wurde um 5 aufgezeichnet und kurz danach irgendwie an ein paar Presseagenturen gegeben mit einer Sperre bis 6. Und aber gleichzeitig irgendwie der Beckedahl hat auch eine Kopie bekommen und hat es auf netzpolitik.org dann vorher rausgelassen, weil er irgendwie... Also er hat keine offizielle Kopie bekommen, glaube ich, oder? Also ja, es ist so... Er hat jetzt nicht irgendwie da über die Presse halt diese Kopie vorab bekommen und dann... Also er ist nicht die Presse, die die Kopie bekommen hat, sondern hat die einfach für jemand anders veröffentlicht. Genau, und er hat einen kompletten Audio-Ding bekommen und ja, es war ein bisschen ein seltsamer Verlauf an dem Tag dann. Und dann irgendwie kam das um 8 dann nochmal im Fernsehen und davor war es schon draußen und überhaupt die Art und Weise, ich finde es halt seltsam für so journalistischen Inhalten so Sperren zu haben. Also ich finde es für Computerspiel-Reviews schon schwierig. Ja. Aber wirklich jetzt für Nachrichten in dem Sinne, wo die jetzt nicht, die, ich meine, wenn es da irgendwelche großen Gründe gibt, weil Kriege ausbrechen könnten oder was auch immer, Panik, dann kann man sowas machen, finde ich, aber hallo? Ich finde halt, was ich vor allem schwierig finde daran, ist so diese Umkehrung der Details quasi. Also es wird zuerst ein Interview gegeben und dann werden daraus erstmal Ausschnitte veröffentlicht und irgendwie, es wird ein Fazit schon gezogen. Und dann gibt's das aber erst ganz zum Schluss. Yeah. Ja? Und das ist das, was mich an dieser ganzen Geschichte stört, ist, dass eben dieses Gatekeeping, dass man erstmal den Content für sich als Presse beurteilen will und daraus halt einen Filter setzen will und gucken will und dann erst irgendwie, wenn es eh keinen mehr interessiert, in Anführungszeichen, kann man das ganze Ding gucken. Ja, also das ist schon auch echt schwierig. Also eine der Auflagen war eben bei den Geschichten, die um 18 Uhr rausgehen, dass man maximal 3 Minuten Schnipsel, glaube ich, versenden darf. Und aber das komplette Interview vorliegen hat und dann eben so ein journalistischer Filter erstmal draufläuft, aber in die Richtung. Ja. Und ja, das ist irgendwie auch nicht mehr so zeitgemäß. Ich will immer eigentlich so den Raw-Content auch bekommen von sowas gerade. Das ist seltsam. Also, ja, genau. Fand ich schräg. Die eigentlichen Inhalte waren dann wieder so, Nein, also diese Wolf-Affäre, der fährt schon noch an die Wand, glaube ich, so wie das läuft. Mal sehen. Ich weiß nicht, also ich habe da auch mittlerweile auch das Interesse daran verloren, weil es wird ja auch nicht besser, wenn der jetzt geht. Ja, vielleicht. I don't know. Hm. Lustig ist halt nur, dass der davor gegangen ist, weil er die Wahrheit gesagt hat und der jetzt bleibt, weil er gelogen hat. Aber das ja, ist... Aber der davor hat er auch... Der davor war auch nicht besser, nee. Hat er auch so ein bisschen Geschichte. Ja, ja. Naja. Naja, Google hat sich ja selbst ins Bein geschossen, ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine großartige Geschichte. Schon großartig, oder? Mhm. Was hat Google gemacht? Google hat eine Anzeigenkampagne für Chrome geschalten, mhm, und hat dabei vergessen, auf die eigenen Regeln zu achten. Nämlich, dass man irgendwo ein No-Follow, glaube ich, setzt oder No. Hatte Google wirklich selbst diese Kampagne geschalten oder hat irgendjemand anders die Kampagne geschalten für Google? Ich glaube, es war jemand anders. Ja, ja, echt? Ja. Geht das? Könnte man als konkurrierender Browserhersteller für Google eine Anzeigenkampagne machen, die dann die eigenen... Ja, so AdWords und so Kram, du kannst es klar. Ja, okay. Interessant. Ja, egal, auf alle Fälle, es gab eine Anzeigenkampagne für Google Chrome, mhm, die dazu geführt hat, dass Googles Policy gegriffen hat, dass es so Spam, also Web-Spam ist. Mhm. Und dann wurde Google Chrome entsprechend für zumindest den Suchbegriff Browser, ich weiß nicht, ob das auch noch andere sind, im PageRank nach unten gedrückt. So. Genau. Und ist jetzt also, deshalb, wenn du mal nach Browser auf Google suchst, nicht mehr oben. Genau, das heißt, es ist auf Seite 5 oder so. Und das ist, ist ein netter Hack. Ja. Es ist spannend, ob Google da jetzt eine Ausnahme macht für sich oder was sie da tun, weil das ist ja auch, also wenn du das für andere machen kannst, dann ist es ja potenziell auch, kann man das ja auch gegen andere benutzen, wie jetzt geschehen. Ja. Naja, mal sehen. Den Apple-Event im Januar, den wir hier haben, den haben wir schon mal. Genau, der war schon. Und dann? Jetzt steht hier viele Hörerkommentare. Viele. Ich habe nämlich irgendwie festgestellt, wir haben jetzt schon seit Mitte Dezember irgendwie keine Hörerkommentare mehr gemacht und dann sammeln sich die an und deswegen fangen wir jetzt vorne an und hören hinten auf. Ja, hallo, ich habe hier einen Hörerbrief und zwar schreibt eure Hörerin Gabi aus Bad Salz-Detfurt. Hallo Schmidt, hallo Feuerstein, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in Folge 33 hattet ihr einen Hörer, der fragte, wie er bei seinem MacBook Air es wieder hinkriegen könnte, dass das WLAN sich automatisch einbucht, sobald er aus dem Ruhezustand wiederkommt. Und eventuell ist es euch aufgefallen, dass Dan Benjamin von 5x5 in der Folge 69 der Talkshow ein ähnliches Problem geschildert hat und seine Hörer gefragt hat, ob sie eventuell eine Lösung wüssten. Und in der Folge 70 hat er dann gesagt, dass das daran liegen würde, dass man Bluetooth ausschalten müsste. Dass das irgendwie sich gegenseitig stört und wenn man Bluetooth ausschaltet, das mit dem WLAN sofort wieder funktionieren würde. Also im Prinzip ist das jetzt eine Meldung mehr an euren anderen Hörer als an euch selbst. Vielen Dank für die beiden Add-ons. Ich wünsche euch schöne Weihnachtsfeiertage. Viel Erfolg mit den beiden Add-ons, was das Finanzielle angeht. Und wünsche euch einen schönen Gruß aus der Stadt, die es nicht gibt. Ciao. Ja, schönen Gruß zurück nach Bielefeld. Ja, genau. Was den Tipp angeht, hätte ich den jetzt so leicht ins Esoterische verortet. Tendenziell auch, aber beim Air probieren ist kann man es ja nicht mal so klar, ob vielleicht, je nachdem, welche Generation Air und whatever, also so, es sind so Dinge schon möglich, so tendenziell, weil die sich schon dieselbe Antenne teilen und bla bla bla, aber genau wissen. Tun sie wirklich? Ich glaube, sind auch zwei unterschiedliche Antennenlängen. Ja, unterschiedliche Längen, aber so von der da gab es mal was. Naja, also probieren kann man es ja mal, es schadet ja nichts und vielleicht helfen auch Globuli. die Talkshow, muss ich sagen, höre ich hier selber nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, also ich weiß nicht, es zieht irgendwie nicht so. Gruber muss schreiben, den kann man nicht Gruber hören. Gruber muss schreiben. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Gruber muss schreiben. Hallo Martin, Marcel und Dominik. Schöne Grüße aus Amsdorf von Christoph. Beim letzten Gespräch mit Dominik dachte ich, dass das Thema vielleicht mehr interessiert. Er weiß es auch noch nicht, also von dem her ist es auch Neuland für ihn. Ich wäre dann interessiert, wenn ihr das, wie ihr das löst, beziehungsweise ob es allgemeine Möglichkeiten gibt, das zu automatisieren. Und zwar nervt mich es tierisch, wenn mir iTunes zwar sagt, es gibt Updates zu meinen installierten Applikationen oder zu den Apps, die ich auf den verschiedenen iOS-Devices habe, Mir wäre es aber sehr recht, wenn man mit einem vorher festgelegten Intervall analog den Podcast-Download iTunes veranlassen könnte, automatisch die Updates, die für die Apps bereitgestellt werden, einmal am Tag zum Beispiel herunterzuziehen und idealerweise auch noch so lästige Fragen wie, ist eine Altersfreigabe notwendig, schon automatisch auch bejaht. Gibt es da was? Kennt ihr da was? Wie löst ihr dieses Problem? Habt ihr das Problem vielleicht gar nicht? Und genau, das wäre es eigentlich schon. Vielen Dank für eure Arbeit, die ihr reinsteckt in den Podcast. Immer wieder jede Woche was Neues, Interessantes und vor allem ergänzende Informationen zu dem, was man sowieso lesen kann. Auch, dass die Netzpolitik hier jetzt immer noch stärker mit reinspielt, finde ich toll. Macht weiter so und bis die Tage. Ciao. Ja, die Verwandtschaft ruft jo, an. Die Verwandtschaft ruft an. Mhm. Jo. Und iTunes-Fragen sind ja immer die liebsten, weil meistens ist die Antwort so, vielleicht. Was? Vielleicht geht's irgendwie, ob wir es genau wissen, ist unklar. Genau. So auch hier? So auch hier? Ja, naja, also ich habe nicht wahrscheinlich geht's nicht. Wahrscheinlich geht's nicht, vor allem auch, weil man eingeloggt sein muss. Also ich würde mal ausschließen, dass es geht, sozusagen fast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Skripte oder Apple-Skripte für gibt, die sowas erledigen. Ja, man müsste irgendwie so, boah, so sowas mit so UI-Scripting und einem extra Tool, das wirklich nur rumklickt und Buttons erkennt, sowas für sowas. Das ist, glaube ich, Hölle. Hölle. Eine Geschichte, was mich ein bisschen irritiert, mir ist unklar, ob mit dem automatischen Downloads auf den iOS-Geräten, also wenn man die anhat, ob man da auch die Updates mit automatisch lädt. Nee, tut man nicht. Nur die App. Okay. Und der Weg, den ich gehe, um die Schmerzen zu lindern, ist auf den Geräten zu updaten. Ja. Weil da ist das gefühlt irgendwie weniger schlimm. Da kann ich einmal dieses Update All drücken und dann gebe ich irgendwie dreimal mein Passwort ein und dann tut es mal wenigstens so und synkt dann auch zu iTunes zurück. Ja, also das ist auch das, was ich mache. Und ich habe bei meinem iPad, da habe ich eine Over-the-Air-Sync an, mutig wie ich bin. Hm. Seitdem irgendwie mit der iCloud die Musik, mit iTunes Match die Musik eh nur so halbgar noch drauf ist und der Musikplayer nicht mehr so wichtig ist auf dem iPad, weil er eh nicht gescheit hübsch ist und gescheit funktioniert, mache ich das und dann synkt sich halt over the air auf meinen Hauptrechner und dann beim nächsten Mal iPhone anstecken auch wieder. Ja. Erwischt natürlich die nur iPhone-Apps wiederum nicht und boah, eigentlich doof. Ja. So Auto-Update an der Stelle wäre schon interessant, würde man eh wollen. Ja, aber da müsste man sich immer noch mehr Gedanken machen über Updates, weil also so wie das momentan ist bei Apple, ist das ja dann, wird das ja dazu führen, dass da irgendwie deine Apps dann plötzlich nicht mehr funktionieren, wenn da irgendwie sich der Entwickler dafür entscheidet, jetzt iOS 3 irgendwas nicht zu unterstützen. Und der wäre dann automatisch update. Also ich traue der Apple jegliche Verschlimmbesserung zu, die man machen kann, insofern. Ah, ja, schwierig. Also ja, haben wir keine Lösung für. Oh, muss mal klicken. Ist so. Ja. Oder halt nicht immer das aktuellste, die aktuellste App haben. Tja. Davon raten wir ab. Schon aus eigenem Interesse. Ja. Hallo Fanboys, hier ist der Jonas. Ich dachte mir, ich lasse auch mal wieder einen Kommentar für euch hier liegen. Und zwar finde ich euren Podcast immer noch ziemlich cool. Also dieser Mix aus technischen und netzpolitischen Themen ist einfach sehr interessant, weil in den meisten Podcasts halt nur dieses Technische vertreten ist und die Netzpolitik einfach viel zu kurz kommt dafür, dass wir ja uns dafür einfach ja eigentlich interessieren müssten, wenn wir das Internet behalten wollen. Ich fände es allerdings cool, wenn ihr teilweise ein bisschen weniger einfach nur Berichterstattung machen würdet und ein bisschen mehr eigene Lösungsvorschläge bringt. Also ich denke mal, das ist ganz sicher nicht einfach, weil, naja, auf solche muss man ja erstmal kommen. Aber ich finde, es wird erst richtig spannend, wenn nicht einfach nur die Fakten so nicht runtergerattert, aber so berichtet werden, sondern wenn man auch eigene Thesen oder irgendwie eigene Lösungsansätze einfließen lässt, weil das einfach, finde ich, viel zu knapp im Moment vertreten ist, so in dieser Netz-Community. Das zweite, was ich habe, ist ein Pick, und zwar TuneSpan. Was TuneSpan macht, also es ist eine App für den Mac und arbeitet mit iTunes zusammen. Was TuneSpan macht, ist, dass sie die Library von iTunes nimmt und dem Nutzer die Möglichkeit gibt, einzelne Tracks irgendwo hin zu, ja, zu spenden, also irgendwo hinzuziehen, ohne dass man jetzt da irgendwas mit dem Pfad groß machen müsste. Das macht TuneSpan für einen. Also man kann da einzelne Wiedergabelisten zum Beispiel auf eine externe Festplatte oder auf irgendwas, in, was, irgendeinen Speicher, der im Netzwerk drin hängt, drauflegen. Kann man mit sowohl Videos als auch Musik oder Podcasts, was auch immer. Und wie gesagt, es ist einfach ein schönes Interface, um Musik auf, also innerhalb des Rechners und auch dann mit externen Platten hin und her zu schieben. Der Entwickler ist auch wirklich sehr nett, wenn man da irgendwelche Features hat, die einem empfehlen, kann man den einfach anschreiben und der antwortet da auch immer richtig schnell und gibt einem da Rückmeldung. Und ja, ist einfach eine schöne App. Macht weiter so. Bis dann, Jonas. Ja, dankeschön. Das mit den Lösungsansätzen ist immer so eine Sache. Wenn man welche hätte, dann müsste man hier nicht aus dem Kellerloch podcasten oder so. Naja, also wir werden mal versuchen, irgendwie zumindest mehr eigene Thesen zu formulieren. Ich glaube, das können wir uns ja vornehmen. Genau, und ein bisschen mehr auf die Schnauze fallen dann auch. Oh ja, das ist, genau, das ist, weil wenn man eine Meinung hat, dann hat man, sind wir auch, also, ja, du weißt ja. Ja, genau. Ja. Der Pick. Danke für den Hörerpick. An sich, bei mir selber ist es so, ich bin bei iTunes immer auf automatisch sortieren und soll mal machen und die Library aufgeräumt halten. Also dieser Modus. Und vor allem halt auch an einer Platte. Also mir wäre es auch zu gefährlich, da mich auf eine Third-Party zu verlassen, die dann irgendwann vielleicht mit dem nächsten iTunes-Update nicht mehr funktioniert. Aber wenn man wirklich seine iTunes-Library auf mehrere Platten verteilen will und mehrere Pfade, dann ist das vielleicht eine Idee. Ja, also das ist ja der andere Modus, den man immer noch aktivieren kann bei iTunes, den immer so sämtliche Windows-Konversionisten erstmal haben wollen unbedingt, nämlich ihre WinAmp-Music-Listen und Folder irgendwo zu behalten. Ja, also wenn man aber irgendwie ordentlich Metadaten haben will und ich bin auf komplett sortieren. Ja. Sogar es gibt ja diesen Knopf auch, wo man es nochmal extra besser sortieren lassen kann, was nicht automatisch passiert. Also wenn du an iTunes immer wieder iTunes geupdatet hast, dann hat sich inzwischen die Sortierung so ein bisschen geändert, ist ein bisschen schöner noch in der Ordnerstruktur. Okay. Da kannst du nochmal irgendwie so ein Consolidate Library suchen. Ja, das ist ja schon länger so, oder? Genau, ist schon länger so, aber wenn man es nicht gemacht hat, dann hat das nicht automatisch gemacht und dann hat er ein bisschen mehr Struktur drin, wenn man mit der Dateistruktur selber was anfangen will. Ja. Ja. Aber so verteilen will ich auch nicht. Eine große Platte, zentrale Library. Fertig. Jo. Frohe Weihnachten, ihr Fanboys. Ich heiße Martin und habe eine Frage zum Roomba. Ich erinnere mich, dass einer von euch vor ein, zwei Jahren einen gekauft hatte. Welche Langzeiterfahrung hast du damit gemacht? Und ist der Roomba immer noch eine Kaufempfehlung wert? Ansonsten super Podcast. Mir gefallen besonders die Kapitelmarken und die Länge. Grüße aus NRW von Martin. Ja, Grüße zurück von Martin. Roomba, haben wir beide einen? Ja, ich habe meinen nicht mehr. Du hast keinen mehr? Also ich habe meinen an meinem Bruder und dann ist die Batterie gestorben und I don't know. Hm. Da kann er vielleicht nochmal einen Hörerkommentar dazu machen, ob er ihn gut findet oder nicht. Naja, also die Langzeiterfahrung ist zumindest, man will sich dann einen neuen Akku kaufen nach zwei Jahren. Ja. Also ich habe mir auch einen neuen Akku gekauft vor kurzem. Mhm. Ich habe meinen noch. Der ist auch noch in Betrieb. Zurzeit in der neuen Wohnung nervt es allerdings, dass ich eine Tür zumachen muss, bevor er fährt. Das heißt, ich kann ihn momentan nicht vollautomatisch laufen lassen, sondern muss halt immer so gucken, wann er losfährt und dann die Tür zumachen. Sonst bleibt er hängen. Also da müsste ich eigentlich so eine Lichtschranke da hinstellen. Die hätte ich auch, aber ich bin so faul. Okay. Aber an sich ist das nach wie vor ein cooles Gerät und hat eine schöne Mischung aus Nerd-Kram und es erfüllt so einen gewissen Zweck auch. Es macht den Boden schon sauer, wenn man ihn öfter mal rüdeln lässt. Ja, definitiv. Also während ich ihn eingesetzt habe, hat man das deutlich gemerkt. So. Du meinst, man merkt es jetzt deutlich, dass du nicht mehr einsetzt? Ja, aber meine Bodenverhältnisse haben sich auch ein bisschen geändert. Also es ist wirklich so, es muss nach wie vor ziemlich frei sein und es gibt halt schon so diese... Es gibt ein paar Gegenstände, mit denen kommt er nicht so gut klar. Also ich habe so eine IKEA-Lampe, mit an dem Fuß hat er sich regelmäßig gefressen. Ja, da müsste man irgendwie die IKEA-Lampe woanders hinstellen, während er das macht. Oder tja. Aber so an sich, wenn es der Raum hergibt, finde ich es nach wie vor ein gutes Ding. Ja, ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Hallo, liebe Fanboys. Hier ist Marcel aus Thüringen. Ich habe eine Frage zur Time Capsule der dritten Generation mit 2 Terabyte. Und zwar downgradet die sich von selbst auf die Version 7.5.1. Egal von welcher Version, also irgendeine Version darüber, auch mit der neuesten 7.6 ist dies der Fall. Die Backups bleiben drauf, also die werden nicht gelöscht oder so, es ist einfach nur die Firmware, die sich von selbst wieder auf den Stand von Anno dazumal zurücksetzt. Dies geschieht nach mehreren Tagen, manchmal Wochen. Ich glaube, das längste, was es mal gehalten hat, war ein Monat. Aber also es ist nicht zu erkennen, dass es in festen Zeiträumen basiert, sondern sporadisch. Zeigen tut sich das dadurch, dass die Time Capsule dann irgendwann keine Internetverbindung mehr aufbaut. Also die Clients lassen sich drahtlos oder auch per Kabel normal verbinden und im lokalen Netzwerk miteinander kommunizieren, aber eine Internetverbindung stellt sich nicht her. Wenn ich die dann ausschalte und wieder einschalte, ist er dann wieder auf Version 7.5.1. Ja, ich hoffe, einer eurer Hörer hat davon schon mal was spitz gekriegt oder ihr selber vielleicht von dem Phänomen schon mal was mitbekommen. Das Internet hatte zumindest keine Lösung parat. Ich danke euch schon mal im Voraus und wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ja. Dankeschön. Ich kann bestätigen, das Internet hat keine Lösung parat. Das habe ich ja vorher überprüft. Okay. Falls einer unserer Hörer da das schon miterlebt hat und vielleicht auch eine Lösung gefunden hat, wären wir dankbar. Ich habe eine Arbeitshypothese, woran das liegen könnte. Okay. Und zwar wird diese Time Capsule wahrscheinlich so einen Backup haben, wenn ein Firmware-Update schief läuft. Ja, dass man dann die alte Firmware noch weiter, dass es da so ein so die Restore-Dings gibt. Oder, so. Mhm. Ja, oder halt die letzte Firmware, die funktioniert hat, dass es dafür eine Partition gibt. Und wenn irgendwas mit diesem Firmware-Flashen grundsätzlich gerade kaputt ist bei deiner Time-Capsule, also dass da die Partition hin ist oder keine Ahnung, ob die in einen ROM reingeflasht wird oder. Müsste eigentlich auch ein ROM sein, nur weil da eine Platte drin ist. Weiß ich jetzt ja nicht, aber egal. Also wenn auf jeden Fall diese Firmware nicht ordentlich geflasht wird und halt quasi dann beim Neustarten gemerkt wird, oh, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, dann kann es sein, dass er die alte wieder nimmt. Also, dass er irgendwie das einmal hält quasi beim Installieren und das nächste Mal, wenn die Time Capsule dann abschmiert und neu startet, ist irgendwas schief und dann nimmt er die alte Firmware. Also, das wäre auch so ein Gedanke, den ich hatte, dass er wirklich beim Absturz in irgendeiner Form denkt, seine Firmware ist nicht gut. Mhm. Ja? Oder sich die Firmware so ein bisschen kaputt schreibt, warum auch immer. Und dann eben so ein Restore oder vielleicht sogar aufs ROM zurückgeht, wie auch immer. Vielleicht gibt es auch fest eingebautes ROM noch mit der alten Version. Aber falls es von der Platte kommt, was ja bei der Time Capsule durchaus sein könnte, dass es praktisch was auf Platte schreibt, ein entsprechendes Firmware-Update, dann könnte man versuchen, das zu löschen. So, ganz dreist. Aber auf eigene Gefahr natürlich. Ja, also vielleicht auch mal im Apple Store vorbeigucken und ja, die Leute mal gucken lassen. Hallo Fanboys, erstmal das gewöhnliche Lob. Super Podcast, sehr informativ, aber das wisst ihr. Nur meine zwei Fragen bzw. Infos in zwei Audiobooks für euch. Nummer 1 ist das iPod Nano First Generation Replacement Programm. Startete am 11.11. dieses Jahres, aufgrund von Sicherheitsrisiken, dass die Batterie in einigen Devices überhitzen könnte. Hierzu nur ein paar Infos, wie das hier abgelaufen ist. Ich habe mich mit meiner kanadischen Apple ID dafür registriert, Seriennummer eingetippt, Adresse bestätigt. Wochen später kam dann die UPS-Box, Abholtermin vereinbart und eine Woche später kam dann mein neuer iPod Nano. Dieses Mal erstaunlicherweise die 6. Generation, wahrscheinlich refurbished, in Silber, definitiv nicht meine Farbwahl, aber immerhin besser, ein guter Sprung von 2 GB 1. Generation auf 8 GB 6. Generation. Ich wollte mal fragen, wie das in Deutschland abgelaufen ist, ob ihr irgendwelche Informationen habt. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Und damit zu meiner zweiten Frage. Ja, und da hat er auch eine kleine Pause gelassen für uns, dass wir da die erste Frage erstmal beantworten können, vorbildlich. Mhm. Ich habe jetzt selber nicht daran teilgenommen, obwohl ich, glaube ich, irgendwo in einem Schublade bestimmt noch einen uralten Nano liegen habe. Ja, so First Generation Nano, so die weiß, so ein weiß. Diese Kaugummi-Stick, oder war das? Nee, ach, Nano. Nano, ja. Nee, Shuffle. Ach, das ist Shuffle, richtig. Shuffle. Nano war der längliche und so jetzt die Uhr. Ja, jetzt die Uhr und ach ja, das war der längliche. Also es gab den Mini hatte ich mal, und danach der Nano war so, der war so ein bisschen wie der USB-Stick, nur halt in weiß und in schwarz und ein bisschen flacher, ein bisschen breiter und dieselbe Länge. Ja, richtig, du hast recht. Und ja. teilgenommen habe ich an der Austauschaktion nicht. Ich habe das verfolgt so ein bisschen in der Presse und das ist in der Tat auch so hier hierzulande gewesen, dass man dann eben einen neuen Nano in Anführungszeichen bekommen hat, also zumindest die aktuelle Generation Nano bekommen hat. Ob der jetzt refurbished war oder nicht, keine Ahnung. Und ich habe auch nicht gehört, dass man sich die Farbe hätte aussuchen können. Okay. Tja. Aber immerhin, ja, also auch richtig angemerkt, so alter Nano gegen neuer Nano ist schon mal kein schlechter Tausch. Kommt drauf an. Also den von meiner Mutter, den würde ich gerne noch länger sehen. Das Problem ist, der Hole Switch hat einen Wackler. Mhm. Und ja. Reparieren ist wohl wahrscheinlich auch nicht den Touch-Ding, nee, nicht gut. Tja. Und ja, muss man irgendwie mit diesem Hole Switch umgehen können. Ja, und darauf hoffen, dass die Batterie nicht explodiert. Ja, das ist nicht so alt, ist der nicht. Okay. Na dann. Hallo Fanboys, hier der zweite Teil. Und zwar eine Frage. Ich würde gerne mit meinem iPhone 4S Textdateien erstellen, vielleicht über Pages, die dann über iCloud mit meinem leider Windows-Computer synchronisieren und sie darauf dann weiter bearbeiten mit Microsoft Word. Und wollte mal fragen, ob das so geht, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen habt oder ob ihr ein anderes Textverarbeitungsprogramm empfehlen würdet. Es geht nicht um umfangreiche Texte, mehr um kleine Faktennotizen und solche Sachen. Schon mal vielen Dank im Voraus. Macht's gut. Tschüss. Ja, also Pages ist wahrscheinlich nicht Tool der Wahl an der Stelle. Ja. Weil dazu bräuchte man einen Pages, das erstens mit iCloud funktioniert, was es ja für den Mac auch noch nicht mal gibt. Das kann das ja noch nicht. Ja. Es ist jetzt 2012. Und ja. Ich finde, nee, egal. Ja. Und umgekehrt bräuchte man halt einen Pages, das auf Windows läuft und das gibt es nun wirklich gar nicht. Insofern ist vielleicht die bessere Wahl ein anderer Text, der mit der Dropbox synkt. Ja, es gibt ja dafür diverse. Ich benutze zum Beispiel gerne den IA Writer, also IA Schreiber. Aber da gibt es auch tausend andere. Und man könnte natürlich auch die eingebaute Notizenfunktion benutzen, die dann über den Mail-Account funktioniert. Ja, wobei auf Windows hast du dann auch den Mail-Account, okay. Ja, da kannst du über IMAP die Notizen sehen. Ja. Oder wenn man eine Dropbox hat, also wenn man eh schon irgendwie sich eine Dropbox shoppt oder umsonst Account hat, ja. Dann kann man ja ganz einfach mit TextEdit wirklich arbeiten auf der Mac-Seite und wie Mac? Ich dachte auf dem iOS. Wie auf dem iOS? Es ging noch um iOS. iOS auch noch. Ne, es ging um iOS. Ging es nur um iOS? Ich dachte schon. iOS und PC. Soll ich nochmal reinhören? Okay. Ich dachte Mac und Hallo PC. Hallo Fanboys, hier der zweite Teil. Und zwar eine Frage. Ich würde gerne mit meinem iPhone 4S... ja, okay. Siehst du, iOS. Oh, okay, iOS. Also, ja. Ich habe eigenen iOS Texteditor, der Dropbox benutzt. Ich empfehle IA Writer. Okay. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Jo. Okido. Dann stimme ich dabei ein. Ja, hallo, liebe Fanboys. Hier ist der Jonathan aus Tübingen. Und im Hintergrund werden gerade leider irgendwelche Bäume gefällt. Aber ich wünsche euch trotzdem eine schöne Jahresendzeit jetzt bei dem Schnee auch. Und erstmal noch vielen Dank an euch drei für das tolle Podcast-Jahr. Ja, eine ganz kurze Frage an euch und vielleicht auch an andere, die euch hören. Seit ich iTunes Match aktiviert habe, ist meine iTunes Library sau langsam. Bedeutet konkret, beim Scrollen durch die Alben in der nicht Coverflow-Ansicht, in der Listenansicht mit Alben, aber auch in den anderen, ruckelt es. Beziehungsweise das Scrollen zieht nach. Ich scroll und kann dann mit dem Mauspad nicht direkt stoppen oder mit dem Trackpad, sondern es hängt dann einfach nach und es fühlt sich einfach zäh an. Also ich denke, wisst ihr, wie das sich anfühlt. Ich habe außer iTunes jetzt im Moment auch gar nichts anderes laufen, auch mal neu gebootet und alles. Ja, habe noch ein Core 2 Duo MacBook 2009, vielleicht liegt es auch da dran. Ich habe zwar 8 GB RAM, ja, aber es ist wirklich davor, lief es absolut flüssig. Seit iTunes Match da ist, ist es Shit. Vielleicht wisst ihr ja, woran es liegt oder einer eurer Hörer oder Hörerinnen. Jo, dankeschön, macht's gut und einen guten Rutsch wünsche ich euch. Jo, danke. Also meine Idee wäre, wenn es ein MacBook Pro oder was ein MacBook? Ich dachte, MacBook Pro gehört zu haben. Wenn es ein MacBook Pro ist und die Generation ist, wo man die Grafikkarte zu- und wegschalten kann, dann könnte es sein, dass sich die Grafikkarte in den Stromsparmodus geschalten hat und manuell, weil das passiert beim Neubooten mal und das nur mit iTunes Match zusammenhängt und deshalb die schwächere Grafikkarte am Start ist, deshalb es ruckelt. Das wäre so eine nicht esoterische Erklärung. Ja, was aber auch bitter ist. Ja, aber sowas ist mir immer wieder mal passiert mit meinem. Und ich weiß nicht, ob das ein 2009er war, aber es ist so die Größenordnung, glaube ich. Und ansonsten ist halt schon auch vermutlich eine Alternative, auf die nächste iTunes-Version zu warten. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, da sind noch einige Bugs in Sachen iTunes-Match vertreten. Ja, und es kann natürlich sein, dass es wirklich an iTunes-Match deswegen auch hängt, weil über iTunes-Match dann nochmal die Albumart runtergeladen wurde in höherer Auflösung, als es vorher drin war. Ja. Das heißt, alle Texturen größer sind und deshalb das Ding einfach mehr Performance frisst auch. Ja. Ja. Kurz nochmal ein, also du wolltest noch was? Ja, nur so kurz Zusammenfassung, Lösung haben wir keine, Erklärungsversuche haben wir ein, zwei. Ja, mit der Zeit wird alles anders. Mit der Zeit wird alles besser oder anders, je nachdem. Ich wollte noch mal kurz auf die Frage eins davor eingehen. Und zwar hat der Chat gerade richtig angemerkt, dass es iWriter ja noch nicht für iPhone gibt, sondern für iPad. Oh. Deswegen werde ich an dieser Stelle dann noch einen anderen Texteditor für iPhone verlinken, der Dropbox kann. Okay. Da habe ich nämlich auch bestimmt 3 oder 4 auf meinem iPhone und weiß aber nicht, wie sie heißen. Egal. Ja, hallo, liebe Fanboys. Hier ist Oliver aus Leimen, Longtime Listener, First Time Caller sozusagen. Super coolen Podcast, den ihr da abliefert. Gefällt mir sehr gut. Eine Frage habe ich. Hurra, hurra, die Hexe ist tot, singt die ganze Welt. Und lang lebe König HTML5. Aber wo sind die Tools? Ich habe mir das Edge von Adobe angeguckt. Ich habe mir das Hyper für den Mac angeguckt und bin irgendwie nicht wirklich glücklich geworden. Das Hyper ist bei mir sehr instabil, das Edge ist auch noch Beta, die immer wieder verlängert wird. Dann habe ich mir noch die beiden Converter von Google angeguckt, die dann irgendwie keine Szenen können und kein ActionScript 3, also mir überhaupt nichts bringen. Ja, muss ich jetzt meinem Grafiker oder meinem Designer sagen, hey, hier ist ein Texteditor. Mach bitte deine interaktiven Anwendungen fürs Internet damit. Dankeschön und macht weiter so. Tschüss. Jo. Also ich prangere das an. Ich prangere das auch an. Also weil gerade es gibt so halt Tools, gibt es noch keine vernünftigen. Ja. Umgekehrt ist es aber auch schon noch so, wenn der Designer Anwendungen machen will, dann muss er halt auch Coden lernen. Ja, also und halt auch was anderes als ActionScript jetzt. Ja, also da, er wird nicht drum rumkommen, so er wird nicht diese Technologie-Layer behalten können und sich darauf verlassen, dass er irgendwie unten drunter das dann nach HTML5 übersetzt wird. Ja, also das... Also Veränderung ist da jetzt schon angesagt. Ja, das ja. Wie dann entsprechend... Also mit welchen Tools dann arbeiten, ist halt dann die Frage. Also was Adobes Plan da ist, ist mir auch nicht so ganz klar. Also Edge ist deren Tool dafür. Das Flash selber? Kann Flash selber nicht dann auch HTML5 Export inzwischen? Ich glaube noch nicht. Das war irgendwann mal angedacht, aber keine Ahnung. Ja, also ich hätte auch gerne schöne, tolle Tools dafür. So. Hyper ist es für mich auch überhaupt nicht. Hype heißt es, glaube ich. Ja, stimmt. Hyper. müsste man machen. Ja, so ein Tool. Gibbet nicht. Ja, aber da ist jetzt es ist alles noch im Umbruch, sozusagen. Ja. Und wie aber immer bei so HTML5 und Co. Und eigentlich, wenn man saubere Geschichten haben will, ist es eigentlich meistens handgecodet. So. Und der Rest ist halt so, Ja. Ja, da steht uns Veränderung ins Haus. Ja. Gut, damit haben wir auch unsere lange Liste an Quere-Kommentaren für diese Woche abgehakt. Schön. Ich empfehle dann noch Software und dann haben wir es auch schon hinter uns, oder? Ja, denke ich schon. Wie gesagt, wir sind ein bisschen angeschlagen, vielleicht. Naja, wir haben eine ganz gute Länge trotzdem. Ja. Hust. ich habe festgestellt, ich habe mir ein Jahres, wie heißt es, wenn man sich einen Vorsatz für das neue Jahr macht? Vorsatz? Da gibt es ja kein zusammengesetztes Hauptwort für. Jahresvorsatz? Nee. Guten Vorsatz? Egal. Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, so... Oh Gott, wie die radieren wirklich hier so vor laufender Kamera, meine Damen und Herren. Sie sind live dabei. Ohne Kamera, aber laufend. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wäre doch schön, wenn du mal wieder ein bisschen mehr Social Bookmarking benutzt. Und damit meine ich gar nicht so sehr Social, sondern mehr so online. Habe mir dann meinen Pinboard-Account wieder ausgegraben. Ich habe damals, als Pinboard neu war, also pinboard.in, habe ich mir einen Account gekauft. Das ist ja so ein Ding, wo man sich einen Account kaufen kann. Mhm. Je länger man wartet, desto teurer wird's. Also der Account, die Kosten für den neuen Account, da rechnen sich aus der Zahl der derzeitigen User. Was ich eine sehr interessante Lösung fand. Ich habe damals irgendwie meinen für ein paar Cent gekauft und mittlerweile kosten die irgendwie $10. Wenn ich, also keine Ahnung, ich weiß die genauen Größenordnungen gerade nicht. Ja, 9,59. Ja. Oh, steigende Preise. Ja, das ist voll cool. Also gefällt mir total. Und da schreibt er auch öfter mal so Artikel über nachhaltige Webservices und dass man da eben Geld mit verdienen muss, sonst ist es nicht nachhaltig und tralala. Ja. Und ich finde, da hat er recht und deswegen haben wir damals auch den Account gekauft und den will ich jetzt wieder mehr benutzen, weil dieser neue Delicious, der gefällt mir nicht mehr. Yahoo hat ja Delicious an irgendwen verkauft und das wird jetzt nicht besser dadurch leider. Ja, also Delicious verwende ich auch schon lange nicht mehr selber, sondern ich habe noch ein paar RSS-Feeds abonniert und da kommen ab und zu interessante Links rein. Ja. Aber so, also ich war damals mal sehr glücklich mit Delicious und irgendwann hat es aufgehört. Ja. Ja, und bei Pinboard Inn kann man immer noch glücklich sein? Also ich bin da gerade glücklich, vor allem eben auch, weil ich jetzt noch Software installiert habe auf meinen Macs, die da heißt Daily Bar. Und damit kann man sowohl Pinboard-Accounts als Delicious-Accounts füllen. Es gibt auch eine schöne Safari-Extension dafür, es gibt auch für andere Browser-Extensions, dass man da nur einen Knopf drücken kann und dann geht es in der App gleich direkt auf. Mhm. Und dann kann man da seine Tags reinschreiben und seinen Text noch mit dazu editieren und hat dann gleich gebookmarkt. Und das finde ich sehr angenehm so. Weil was mich immer so gestört hat früher, ist so dieses Bookmarklet-JavaScript-Fenster-Ding. Das fand ich nie so wirklich pralle. Und das irgendwie über eine Extension direkt in ein richtiges Programm reinzustopfen und dann da Add-Bookmark zu drücken, das gefällt mir wesentlich besser. Und bisher bin ich sehr zufrieden. Daily Bar. Und Pinboard Inn ist auch so wie Delicious öffentlich. Mhm. Also auch private Bookmarks haben, also ein Häkchen für privat setzen, aber an sich auch öffentlich. Aber die Hörer können jetzt praktisch abonnieren. Könnten sie, ja, wenn sie wollten. Und dann überprüfen, ob dein Neujahresvorsatz. Aber da stehen jetzt natürlich auch alle Fanboy-Themen drin. Also schon bevor sie in der Sendung. Spoilern. Ja. Spoilern und so. Oi. Schwierig. Tja, aber wir haben ja den Accountnamen noch nicht genannt. Eben, ich verlinke den mal. Ja. Aber wie gesagt, gefällt mir sehr gut und ist ein schöner Workflow. Jo. Und sonst so? Ja, alles, ich glaube, gesünder werden jetzt erstmal. Gesünder werden, oder? Ist eine gute Idee, ja. Und dann wieder vollständig hier sein. Genau. So, wenn sich dann nächste Woche so langsam die Firma wieder hochfährt, in voller Belegschaft, dann gibt es hier auch wieder mehr von mehr Leuten. Mit weniger Husten im Idealfall. Es wirkt so ein bisschen, als würden wir voller Hustenmedizin sein, glaube ich. So ein bisschen. Findest du? Ich finde es gar nicht. Also ich bin immer so. Ja, ich weiß nicht. Ich fühle mich so ein bisschen langsam und verquatscht heute. Naja. Okay. Naja, das kann nicht immer gut sein. Sucht euch bessere Folgen aus. Genau, mit diesem Motto verabschieden wir uns. Und wünschen euch einen schönen Tag. Ja, ich bin schon gespannt, davon rausschwerfe. Tschüssi. Ciao, ciao. Schauen Sie, Frau Schausten, Zuwanderung bedeutet natürlich auch, wir müssen neue Regeln schaffen für die innere Sicherheit unseres Landes. Denn Zuwanderung ist natürlich eng verbunden mit dem internationalen Terrorismus, denn die Menschen, die Terroristen, wandern ja auch zu im weiteren Sinne, und deswegen gehören die Dinge zusammen, die Sicherheitsfragen.